Wir hassen, wir streiten. Es trennt uns Neigung und Meinung. Aber es bleicht indes dir sich die Locke wie mir.